war seine Musik, fingen wir an. Ein Name war geboren und alles begann. Wir probten zusammen viele Stunden. Schnell war dann auch ein Label gefunden. Schluss belustig, erster Newton. Unsere Feinde haben schon jetzt verloren. Schluss belustig, denn wir sind da 100% white. Schnelle Musik und die Texte hart, ihr Szene-Spalter fühlt euch gewarnt. Die Stiefel geschnürt, die Fäuste geballt, bei uns den Nachbarn Zusammenhalt. Schluss belustig, ihr Senioren, unsere Feinde haben schon jetzt verloren. Schluss belustig, wir sind da, 100% white. Zusammenhalt ist das Einzige, was zählt. Wir kämpfen alle für eine bessere Welt. Also Kameraden, steht auf und fangt an. Wie wir und Süß schon geht gemeinsam voran. Schluss belustig, ihr Senioren. Unsere Feinde haben schon jetzt verloren. Schluss belustig, wir sind da 100% white. Denk daran, dies ist unser Land. Nehmt das Schicksal in die eigene Hand. So wie wir, lasst euch nicht unterkriegen. Denn ihr alle wisst, wir werden siegen. Schluss belustig, ihr Senioren. Unsere Feinde haben nun jetzt verloren. Schluss belustig, wir sind da 100% white. Wir möchten allen unseren Freunden danken, ob in Thüringen, Oberpfalz oder Franken, Niedersachsen, Berlin oder Hessen, auch heute in Sachsen-Pfalz seid nicht vergessen. Schluss belustig, ihr Senioren, unsere Feinde haben schon jetzt verloren. Schluss belustig, wir sind da 100% white. White.